Ein Sprecher der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner nahm am 22. März eine Stellung mit dem Titel »Die US-Administration von Trump muss ihre Korea-Politik völlig verändern«.